Manuel Arismendi, Vertreter der Zwergstelle Chile, der Gesellschaft für die Freundschaft mit Korea, richtete am 13. September im Internetartikel an die progressiven Organisationen und Menschen der Welt, einschließlich Lateinamerikas und Europas, einen Appell, dringende Hilfe für die Überschwemmungsgebiete in der DVRK zu leisten. Die Bewohner in den Gebieten am Ufer des Flusses Tuman im Norden des Bezirkes Nordhamgyong erlitten die größte Naturkatastrophe seit der Befreiung des Landes von Japan.